Religion ist aufgebaut auf, dass du das lernst und verstehst. Und genau darüber werden wir inshallah ta'ala heute reden, aber natürlich in einem anderen Sinne. Über die Sachen, die wir gelernt haben, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, auf der anderen Seite, also Tawhid, und auf der anderen Seite Shirk. All das haben wir gelernt, aber wir werden diese Sachen ein bisschen versuchen, inshallah ta'ala zu erklären durch die Aussagen der islamischen Gelehrten. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى der islamischen Gelehrten, der islamischen Imame, dass wir uns die unter die Lupe nehmen und dass wir darüber nachdenken. Weil was unterscheidet einen wahren Mu'min von einem, der nur äußerlich ein Muslim ist? Versteht ihr mich, Barakallahu, aber sein Herz ist tot oder hart wie Stein oder Yasemillah. Das, was diese zwei Arten von Menschen unterscheidet, einen wahren Mu'min von einem Muslim, der nur äußerlich Muslim ist, Akbar, betet, Alhamdulillah, wir richten also mit den Menschen nur über ihre Äußerlichkeit. Der Unterschied ist, ihr Tefekkur, ihr Nachdenken über diese Religion, dass sie sich die Sachen unter die Lupe nehmen und dass sie genau über diese Religion nachdenken. Weil das Nachdenken gehört zu den größten Ibadah. Das Nachdenken gehört zu den größten Ibadah. اسمع السحر والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Wir wisst, barak Allah fikum, Samstag haben wir unsere Vorträge in Aqida und wir haben also diesen Termin, den wir haben samstags und die Vorträge in Aqida machen wir schon ein Jahr oder über ein Jahr. Und wir haben, alhamdulillah, wie ihr wisst, also die wichtigsten Themen des Tauhids oder wir gehen also der Reihe nach. Themen, was es Tauhid angeht, haben wir sehr viele erwähnt. Die wichtigsten Sachen, Sachen, die einen Menschen zum Muslim machen, Sachen, die einen Muslim zu einem Kafir machen, wenn er sie begeht, über Yasubillah, und so weiter und so weiter. Wir haben letztens, ihr wisst, also mit den Aussagen, die Fatawa der größten islamischen Ulema, die größten islamischen Imame, wir haben mit ihren Fatawa begonnen, aus dem Buch Fatawa al-Imam Najdiyya von Sheikh Mithat Faraj Abu Yusuf Hafizahullah, einer der berühmten Shuyukh. Dieses Buch, was er geschrieben hat, hat Sheikh Jibril Taqdim gemacht für das Buch und unter anderem auch Sheikh Abdallah Sa'ad. Sheikh Jibril, wie ihr wisst, rahimahullah ta'ala, ist vor 2 Jahren gestorben und Sheikh Abdallah Sa'ad ist einer der größten Ulema im Hadith in Saudi-Arabien oder in der arabischen Halbinsel, der größte Alim in Hadith, ganz besonders, wenn es sich um Mustala handelt oder die Überlieferungsketten des Hadithes. Das, was wichtig ist, dass wir uns diese Aussagen der islamischen Gelehrten, der islamischen Imame, dass wir uns die unter die Lupe nehmen und dass wir darüber nachdenken. Weil was unterscheidet einen wahren Mu'min von einem, der nur äußerlich oder wie soll ich sagen? Äußerlich, ein Muslim ist, versteht ihr mich, Barakallahu, aber sein Herz ist tot oder hart wie Stein über Yasemillah. Das, was diese zwei Arten von Menschen unterscheidet, einen wahren Mu'min von einem Muslim, der nur äußerlich Muslim ist, Akbar, betet, Alhamdulillah, wir richten also mit den Menschen nur über ihre Äußerlichkeit. Der Unterschied ist, ihr Tefekkur, ihr Nachdenken über diese Religion, dass sie sich die Sachen unter die Lupe nehmen und dass sie genau über diese Religion nachdenken. Weil das Nachdenken gehört zu den größten Ibadat. Das Nachdenken gehört zu den größten Ibadat. Manche Salaf, rahimahumullah ta'ala, haben das Nachdenken, At-Tafakkur. Sie haben dieser Ibadat, sie haben manchmal das Nachtgebet gelassen und haben sich dieser Ibadat gewidmet, und das ist das Nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى sagt, wahrlich, in der Schöpfung des Himmels und der Erde und der Unterschied zwischen der Nacht und des Tages und der Nacht, لآيات, in dieser Sache sind wahrlich Zeichen für die, die einen Verstand haben. Ulil Albab. Die, die Allah gedenken, im Stehen und im Sitzen und liegend, während sie liegen. Und über die Schöpfung des Himmels und der Erde nachdenken. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Unser Herr, oh Allah, du hast das nicht umsonst erschaffen. Subhanaka, gepriesen seist du. Faqina adhab an-nar. Bewahre uns vor dem, vor der Bestrafung im Feuer. Subhanallah. Es wird überliefert, dass Abdullah ibn Mubarak, eine Sache wollte ich also sagen, bevor wir inshallah mit unserem Ders beginnen. Die Leute werden Namen, die wir hier erwähnen, sagt Imam so und so, sagt Imam so und so. Die Leute werden sagen, was sind das für Namen, ich höre das zum ersten Mal. Natürlich, du hörst es zum ersten Mal, weil du kein Alim bist. Wir sind keine Ulema, oder nicht? Du hörst einen Hadith zum ersten Mal und sagst, ich höre zum ersten Mal diesen Hadith. Er wird bei Sahih al-Bukhari überliefert, ist hundertprozentig Sahih, dass du es nicht kannst. Ist ja nichts Neues. Oder es ist nichts, dass man sich darüber wundern sollte. Ja, wie viele Sachen kennen wir nicht? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du sagst, ich kenne diese ganzen Namen nicht. Du kennst die meisten Namen der islamischen Gelehrten nicht. Ali ibn Medini. Manche sagen, er war größerer Ali in Hadith als Ahmed ibn Hanbal. Aber diesen Ali ibn Medini kennen nicht viele. Nur die, die Hadith gelernt haben. Ja? Abdullah ibn Mubarak kennen die meisten nicht. Obwohl man sagt, dass Abdullah ibn Mubarak größerer Ali als Imam Abu Hanife war. Ihn kennt man nicht. Imam Abu Hanife kennt man. Ja? Abdurrahman bin Mahdi war vielleicht ein größerer Ali als Imam al-Shafi'i. Ja? Aber Abdurrahman bin Mahdi kennt man nicht. Sufyan al-Thawri kennt man nicht. Imam Mahdi kennt man. Obwohl vielleicht Sufyan al-Thawri größerer Alim war. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, wenn du einen Namen nicht kennst, brauchst du dich nicht, musst das nicht, wie sagt man das, irgendwas... Bewundernswertes. Echt? Bewundernswertes. Sein. Ja, irgendwas Eigenartiges, dass du sagst, ich kenne den nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Eure Aufgabe, wenn du diesen einen Alim kennenlernen möchtest, recherchiere und such. Das ist das Wissen, das ist Ilm. Und so, also ich, so handeln die, die dieses Wissen lieben und die über dieses Wissen nachdenken. Wir haben begonnen über das Tefekkur, über das Nachdenken, über die Religion. Und dass die puren äußerlichen Aussagen, dass du sagst, La ilaha illallah, oder setzt dich hin und sagst 100 Mal, La ilaha illallah, La ilaha illallah, das nützt absolut nichts bei Allah, der Barik wa ta'ala, wenn du darüber, wenn dein Verstand und dein Herz nicht mitspielen bei dieser Sache, sind die Aussagen leeres Gerede. Verstehst du mich, Barik? Abdullah ibn Mubarak, er setzt sich hin und denkt nach. Und jemand von ihm sagt zu ihm, Aina wasalna, wo sind wir angekommen? Also in Gedanken, er sagt, As-Sirat, jetzt bin ich beim Sirat. Also die Brücke über Jahannam, jetzt bin ich bei Sirat angekommen. Aina wasalna, wo sind wir angekommen? Er sagt, As-Sirat, ich bin jetzt beim Sirat, also diese Brücke über Jahannam. Subhanallah. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, die saßen auf einer Jalsa und plötzlich ging das Licht aus. Entweder Öl, dieses Lampenöl ist zu Ende und so. Als sie wieder Licht angemacht haben, sie sehen Sufyan al-Thawri, der erwähnt. Subhanallah, was ist los? Er sagt, Wallahi, ich habe mich sofort an Kabul erinnert. Wie wird es wohl sein, wenn ich in meinem Grab bin? Leute, dessen Herzen lebendig sind, nicht Asma Allah an Al-Kim. Herzen sind lebendig. Die denken an Allah subhanahu wa ta'ala ständig. Die sind nicht in Ghafla. Allahu Akbar. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala, wir sagen nicht Sadaq Allahu Ladim. Ja, Wahrheit hat der allmächtige Gott gesprochen. Ja? Aber wenn man nachdenkt über diese Aya, zum Beispiel, ja, gestern habe ich mit einem Bruder darüber gesprochen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله. Die Ungläubigen, die Kuffar, geben ihr ganzes Vermögen, damit sie von Allahs Religion, von Allahs Weg die Menschen abhalten. ليسدوا عن سبيل الله. فسينفقونها. Sie werden dieses Geld ausgeben am Ende. Wie sagt man das? Die Ressourcen und die ganzen Quellen. Eines Tages wird das Ganze weg sein. فسينفقونها. ثم تكون عليهم خسرة. Die werden und dann werden sie das, was sie ausgegeben haben, ja, sie werden trauern um dieses Geld. ثم يغلبون. Am Ende werden sie besiegt werden. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Und die Ungläubigen werden alle im Jahannam wieder zusammengebracht oder zum Leben erweckt. Im Jahannam wird ihre Versammlung sein. Subhanallah. Die Kuffar machen das gezielt, aber nur ein Mu'min durchschaut sofort ihre fiesen Tricks. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe gestern einem Bruder gesagt, wir haben so geredet über die Wissenschaft und so weiter und so weiter. Zum Beispiel schaut euch die Dokumentationsserien von BBC über die Natur, Tiere, wie heißt das? National Geographic, es ist mal Universum. Diese ganzen Dokumentationen über die Natur, über Tiere, Pflanzen, über das Sonnensystem, über die, über Medizin, über die ganzen wissenschaftlichen Sachen. Subhanallah. Wenn man schaut, wie viel Geld sie ausgegeben haben, um so eine Dokumentation zu machen über Ameisen oder über Affen oder Elefanten oder was weiß ich was. Wenn man das Video anschaut, einen wahren Mu'min, er denkt von Anfang bis Ende an Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Macht, der Baraka wa ta'ala, der Schöpfer, wie schön dieses Geschöpf ist. Und wie perfekt und wie phänomenal das ist. Wie muss der Schöpfer der Baraka wa ta'ala sein? Ha? Aber alle diese Folgen, und ich habe sehr viele gesehen, ha? Das muss ich schon zugeben. Und nicht nur das, ich sehe sie gerne an. Wallahi, sie erinnern mich an Allah, der Baraka wa ta'ala. Ha? Alle diese Sendungen, es sind Hunderte, Tausende, aber in jeder wird erwähnt, durch hunderte Jahre Evolution, und die Evolution hat dies gemacht, und die Evolution, sie haben so viel Geld ausgegeben, damit sie Kufr billahi azza wa jal unter den Menschen verbreiten. Allah hat das nicht erschaffen, der allmächtige Gott hat damit nichts zu tun, Religion hat hier nichts zu suchen, die Natur hat das, und die Evolution, und die Mutter Natur, und die Subhanallah, Subhanallah. Und nur wenige durchschauen und sagen, Subhanallah. So eine schöne Dokumentation, so viel Geld und Zeit investiert in diese Sache, damit sie den Menschen was? Damit sie den Menschen beibringen, es gibt keinen Gott. All das kommt von alleine. Ein Mensch, er war nichts, er war aus einer Flüssigkeit. Ja? Wenn man sich damit beschmiert oder beschmutzt, man schaut, dass man so schnell wie möglich sich davon säubert, reinigt. Ein Tropfen, das nichts wert ist. Daraus lässt Allah subhanahu wa ta'ala ein Blutklumpen. Und dann aus diesem Klumpen ein Fleischklumpen. Und dann bekommt er Knochen. Und dann bekommt er verschiedene nicht Organe, sondern das ganze Gesicht. Es bekommt Nasenlöcher und Nase und Lippen und die Zunge und Augen. Das Auge hat 7 Schichten. Ohne eine Schicht, wenn sie nicht funktioniert, ist das Auge ohne Funktion. 7 Schichten hat das Auge. Das Weiße und dann diese Haut, wie heißt sie? Netzhaut, Barakallahu fikum, und die Iris und die Pupille und 7 Schichten. Eine, wenn sie nicht funktioniert, ist aus. Wer hat das erschaffen? Ein dummer Kafir, Muschrik, schaut sich ein Bild an der Wand, das irgendein Schwachkopf mit Farbe gemalt hat, geschmiert hat und sagt so, sehr gut gemalt, fast wie ein echter Mensch, hat er einen Menschen gezeigt. Fast wie ein echter, er bewundert das, aber er bewundert nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat. Das ist ihm entgangen, diese wunderschöne Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, wie er den Menschen erschaffen hat, aus nichts. Das ist etwas, die Natur, etwas. Aber er bewundert, wie ein Kafir mit Farbe aus etwas auf einer Leinwand einen Menschen zusammengeschmiert hat. Und das bewundert er und sagt, wirklich phänomenal, wie. Aber den Menschen, in einem Menschen sieht er nicht, subhanallah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala die Knochen auseinandergezogen hat. Die einen sind rund, die anderen sind lang, die anderen sind flach. Ja? Dann die ganzen Gelenke, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und dann kommt der Kafir und verleugnet Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Worauf will ich mich den ganzen hinaus? Die Religion ist aufgebaut auf, ja? Dass du das lernst und verstehst. Und genau darüber werden wir inshallah ta'ala heute reden, aber natürlich in einem anderen Sinne. Über die Sachen, die wir gelernt haben, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, auf der anderen Seite, also Tawhid, und auf der anderen Seite Schirk. All das haben wir gelernt, aber wir werden diese Sachen ein bisschen versuchen, inshallah ta'ala zu erklären durch die Aussagen der islamischen Gelehrten. Alles? Nicht, dass mir jemand kommt und sagt, ich kenne diese Ulema nicht, ich höre das zum ersten Mal. Das ist nicht. Die Hanefiten, wer kennt von euch Muhammad bin Hassan al-Shaybani? Für die Hanefiten die Frage. Okay, du bist ja kein Hanefit. Ja? Aber ich kenne den Muhammad bin Hassan al-Shaybani, der erste. Imam Muhammad meinst du? Ja, ja. Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani. Ja. War mit wem? Der beste Freund von Ali Hanifa. Ja? Abu Yusuf al-Qadi zum Beispiel. Wer kennt Ibn Qudam al-Maqdisi? Das ist. Ja? Wer kennt Ibn Hazm al-Zahiri? Das sind Namen, die sind, ja, aber die kennen sie nicht. Deswegen, wenn ich einen Namen erwähne, dass nicht jemand kommt und sagt, hör zum ersten Mal. Gut, Alhamdulillah, du hast zum ersten Mal was, nicht zum ersten Mal, du hast etwas Schönes gehört, deswegen schreib dir den Namen auf, guck, recherchiere und such im Internet und dann erkundige dich, dann recherchiere, sei ein Talibulim, einer, der das Wissen sucht. Nicht, dass man dir alles serviert und du kommst hier, gehst vorher, kaufst du dort einen Energy-Drink, damit du nicht einschläfst. Das ist kein Wissen und das ist verboten und das erlauben wir nicht. Dass jemand beim Vortrag trinkt oder isst oder das ist respektlos gegenüber dem Wissen. Alles? Gut, wir beginnen inshallah ta'ala. Wieder so übliches. Alhamdulillah. Ayo, die erste Fetwa von Imam Abdurrahman bin Hassan rahimahu ta'ala. Er sagt: أجمع علماء أهل السنة سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. Das ist eine Fetwa, Wörter geschrieben mit Gold. Ayo. Sagt Al-Imam Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala. Die Ulema von Ahli Sunnah, die früheren und die jetzigen und die späteren Generationen sind sich einig. Ja? Die Ulema von den Sahaban und von den Tabi'in und von den Imamen der Ahli Sunnah und Jamia Ahli Sunnah und alle Ahli Sunnah, alle Menschen von Ahli Sunnah, dass ein Mensch, er wird kein Muslim, er wird nicht zu einem Muslim, außer wenn er sich vom Schirk komplett säubert. Wenn er sich vom großen Schirk säubert, wenn er sauber ist vom Schirk, und wenn er sich nicht von Schirk lossagt und distanziert, vom Schirk und von dem, der es macht, dass er sich von ihm lossagt und distanziert, und dass er sie hasst und dass er sie als seine Feinde nimmt, so viel er möglich, also so viel er kann und so groß seine Möglichkeiten ist über Kudra und so viel er Kraft dazu hat, um sich denen entgegenzustellen, um sie zu verneinen. Und dass alle seine Taten ehrlich und ausschließlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Diese Fetwa, wir haben darüber viel gelernt. Früher über den Tawhid und über den Schirk. Ja? Diese Fetwa einzig und alleine, wenn man sie versteht, hat man den ganzen Islam verstanden. Ja? Du kannst kein Muslim werden, solange du Schirk bei dir hast. Unmöglich. Du kannst beten und fasten und Hajj machen und angeblich Dschihad machen und angeblich dies und angeblich das. du bist kein Muslim, solange du noch immer Schirk bei dir hast. Jeder, der einen Hauch bei sich Schirk hat, er ist kein Muslim. Er kann sein ganzes Leben lang gefastet, gebetet haben, von klein aus, und er starb als ein alter Mann mit langem Bart, starb und wurde begraben, und Leute machen Dua für ihn. Wenn er Schirk bei sich hat, ich meine den großen Schirk, er ist nie Muslim gewesen und starb als ein Muschrik. Das ist eine Sache, bei der es keine Meinungsverschiedenheiten gibt, und es wird nie jemanden geben, der kommt und anders behauptet. Wenn ihr irgendeinen findet, der anders behauptet, dann ist er nicht von Ahl Sunnah wal Jamaah. Oder wenn jemand kommt und sagt, man muss sich nicht von den Muschrikin in ihrer Religion lossagen, dass du sagst, lekum dinukum waliya din, euch, eure Religion und mir meine. Wenn jemand kommt und sagt, man muss sich nicht von den Muschrikin lossagen. Oder dass jemand sagt, man muss nicht die Muschrikin hassen im Herzen. Ja? Und Allah sagt, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu. Ihr werdet nie ein Volk finden, ja? Das an Allah und das jüngste Gericht glaubt, dass sie aber Leute lieben, die Allahs Feinde sind und Feinde seines Propheten. Unmöglich. La tajidu qauman. So ein Volk werdet ihr nicht finden. Dann werden Leute kommen und sagen, nein, man muss mit Muschrikin und wie sollst du ihn hassen? Ist er dies, das? Ja? Wenn man sich von denen nicht lossagt, wenn man sie nicht hasst, ja? Die hassen dich. Die hassen dich. Die hassen dich, weil du Muslim bist. Wenn jemand kommt und sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Allah sagt es, was willst du jetzt sagen? Ja? La, len yardahanke. Len ist für die Zukunft. Nicht la ist für jetzt. Ja? Lem für die Vergangenheit und auch für jetzt. Und len ist für die Zukunft. Niemals für die Zukunft. Ja? Nein, für die Zukunft. Leier danke, Yehud wal Nasar. Die werden niemals für die Zukunft mit dir zufrieden sein. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wisst ihr, wie er war, alaihi salatu wa sallam? Er war, alaihi salatu wa sallam, wie Medizin auf einer Wunde. Ja? So war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam, dann erwarte dort, wo er gegangen ist. Dort, wo er kam, dann erwarte dort nur Bereke und Khair, sonst gar nichts. Außer natürlich für die Kuffar. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Über ihn sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die werden mit dir niemals zufrieden sein. Wie sollen sie dann mit mir zufrieden sein, wenn ich ein Sünder bin, ein Sündiger? Ich mache Sünden, ich bin schwach, ich bin nicht einmal in der Nähe von den Sahaban. Wie sollen sie mit mir zufrieden sein, wenn sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zufrieden sind? Der, so ein Mensch wird niemals auf dieser Welt jemals gehen. So etwas wie der Prophet, alaihi salatu wassalam. Wenn sie mit ihm nicht zufrieden sind. La yardanka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Die werden niemals mit dir zufrieden sein. Juden und Christen nicht. Bis du nicht ihren Weg folgst. Bis du ihrer Religion nicht folgst. Bis du dich denen nicht anschließt. Bis du ihnen nicht gehorchst. Bis du nicht sagst, ja Sir, ja Sir. Dann ja. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen diese Fetwa gibt es 8. Aywa. Nächste Fetwa. Mujarradu talaffadi bi shahadatayn. La yakfi fil islami bidun il amal bi ma'naha wa i'tiqadihi ijma'an. Das pure Sagen von shahadatayn, das nur äußerliche Aussprechen von shahadatayn, la yakfi fil islam, ist nicht, genügt nicht, dass man Muslim ist, dass man im Islam ist, bidun al-amal, bima'naha, außer, oder das pure Aussagen, das Aussprechen von Shahadatayn, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ja, das genügt nicht für Islam, ohne Taten auf die, la ilaha illallah, ja, deuten oder rufen, la ilaha illallah, er zwingt dich, oder besser gesagt, verpflichtet dich zum Beispiel, dass du betest. Ha? Dass du die Gesetze Allahs befolgst. Ha? Wenn du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ha? Bist du dadurch Muslim geworden? Nein, Wallah, du bist nicht dadurch Muslim geworden. Bei allen islamischen Gelehrten. Ijma'en. Wer sagt das? Imam Suleiman ibn Abdullah, Rahimahullah ta'ala. Nächste Fetwa. Von Imam Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala. This name kills you, inshallah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Al-Islam huwa. The Islam is. Er erklärt, und Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ist sehr präzise in seinen in seinen Aussagen, oder besser gesagt, wenn er eine Sache definiert. In seinen Definitionen ist er sehr präzise, rahimahullah ta'ala. Al-Islam huwa, der Islam ist. توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. Der Islam ist der Tauhid. Allahs Tauhid, Allahs Einzigartigkeit. In welcher Sache? وعبادته, das Anbeten ihn alleine, وحده لا شريك له. Das Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. لا شريك له. Der keinen Partner hat. تبارك وتعالى. والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به und das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das der Iman an seinen Propheten alaihi wasallam und das Befolgen des Propheten in all dem, womit er gekommen ist alaihi wasallam. Was ist Islam? Tauhid, das Anbeten Allahs einzig und alleine an erster Stelle, an zweiter Stelle das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie bist du Muslim geworden, indem du sagst es Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt, außer Allah. Niemand ist anbetungswürdig. Niemand kann man anbeten. Niemand darf man anbeten, außer Allah. Und ich bin Zeuge dafür. Das hast du gesagt. Ja, und dann hast du gesagt, und ich bin Zeuge, dass Muhammad, alayhi salatu wasalam, dieser Mann von Quraysh, dass er der Rasul, der Gesandte, der Prophet Allahs ist. Allah hat ihn geschickt mit dieser Botschaft und hat ihm befohlen und er befiehlt uns und wir folgen ihm und leben danach. Das hast du bezeugt und das hast du gesagt. Wallahi, das hast du, als du gesagt hast, La ilaha illallah. Als du La ilaha illallah sagtest, aber das, diese Bedeutung war nicht bei dir, dann bist du kein Muslim. Ganz einfach. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Ibn al-Qayyim rahmatullah. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. Wenn ein Knecht, ein Sklave Allahs, wenn ein Diener Gottes mit etwas anderem kommt und nicht mit dem, dann ist er kein Muslim. وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. Wenn er kein Kafir Muanid ist, wenn er dadurch, er kommt und will nicht dieses La ilaha illallah akzeptieren, dass Allah der einzige anbetungswürdige Gott ist, dass nur ihm diese Eigenschaften gebühren, mit denen er sich selbst beschreibt, dass er zum Beispiel der Anbetungswürdige ist, dass er der ist, der Sünden verzeiht, dass er derjenige ist, der alles weiß, dass er zum Beispiel er akzeptiert, dass jemand andere Gesetze macht, ein anderer Mensch, ein Geschöpf Gesetze macht, dann ist er hat kein La ilaha illallah, ist ein Kafir, Mushrik, er hat einen Menschen mit Allah gleichgestellt. Wie viele solche angebliche Muslime haben wir heute? Ja? Allah sagt, Inil hukmu illa lillah. Die Gesetzgebung gehört Allah. Ja? Inil hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört Allah. Er ist der Gesetzgeber. Er sagt halal, haram, erlaubt, verboten. Wenn du kommst und sagst, ja, ich habe diesen Präsidenten, ich habe diese Partei gewählt, sie werden. Ach, nein, Allah, du bist aus dem Islam rausgetreten, wallahi, wie schnell man. Noch schneller wieder. Du hast Allahs Eigenschaft einem Menschen zugeschrieben. Er darf Gesetze machen, er darf Gesetze schmieden für dich, für ein besseres Morgen. Es gibt kein Morgen ohne La ilaha illallah. Wallahi, das Morgen wird in Jahannam für dich sein, wenn du La ilaha illallah auf die Art und Weise verstehst, wie es die Mushrikin verstehen, wa yazan billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa in lam yakun kafiran mu'anidan fa huwa kafir jahil. Wenn so einer, der diese La ilaha illallah und seine wahre Bedeutung nicht akzeptiert, oder wenn er sie bei sich nicht hat, wenn er kein Kafir Mu'anid ist, wisst ihr, was ein Mu'anid ist? Kommt von dem Wort Inad. Trotz, einer der trotz und sagt, ich will nicht La ilaha illallah akzeptieren. Wenn er nicht so ein Kafir ist, dann ist ein Kafir Jahil. Er ist Jahil und Kafir. Weil wenn er Wissen hätte, wäre ein Muslim, aber er hat kein Wissen. Er weiß gar nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Er weiß nicht, wer der Prophet ist. Ja? Deswegen ist er ein Kafir Jahil. Und nicht, dass jemand kommt und sagt, man kann nicht zu einem Kafir sagen, weil er ein Jahil ist. Wäre ein Alim, dann wäre er nicht Kafir Jahil, sondern er wäre Kafir Iblis. Weil Iblis hat das Wissen, aber ist trotzdem ein Kafir. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hä? Und die Muschikin in Mekka waren Kuffar Juhal, Jahil. Die Christen sind Kuffar Juhal, die Juden sind Kuffar Juhal, die Buddhisten, Hindus, Kommunisten und so weiter und so weiter. Alles Juhal. Und wegen ihrem Jahil sind sie Kuffar. Weil wären sie Ulema, dann wären sie Shayatin. Und keine Juhal, Shaitan. Einer mit Wissen, aber trotzdem Kafir. Iblis sieht Allah subhanahu wa ta'ala. Und er war sein bester Diener. Allah sagt ihm, mach das. Er sagt, ich bin aber besser. Raus aus Jannah. Aus Jannah, subhanallah. Raus. Raus, das war's mit dir. Kafir, Allah hat ihn verflucht. Wegen seinem? Wegen seiner Hochmut. Barakallahu fikum. Diese Fetwa von Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, alhamdulillah, ist auch klar. Dann sagt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahu wa ta'ala. الإسلام هو استسلام لله بتوحيد والانقياد له بطاعة وبراءة من الشرك وأهله. Diese Definition von Islam kennt jeder von euch, alhamdulillah, in der Bibel. الإسلام هو استسلام لله بتوحيد. Islam bedeutet, dass die vollkommene Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala in Tawhid, in seiner Einzigartigkeit. Und Tawhid sind drei Arten, wie ihr wisst. Allahs Einzigartigkeit in seiner Rububin, in seiner Herrschaft und in seinen Taten, das, was er als Herrscher des Himmels und der Erde macht. Das, was er macht, seine Taten sind einzigartig und man kann sie mit keinem Geschöpf vergleichen. Dann ist er Tawhid al-Uluhiyyah. Seine Einzigartigkeit in der Anbetung. Nur ihn kann man anbeten, nur ihn kann man die Ibadat machen. Und wenn ich sage anbeten, dann meine ich nicht damit nur das Gebet, sondern alle Ibadat, dass man jemand etwas verlangt. O Allah, beschütze mich. O Allah, gib mir das. O Allah, heile mich. Und so weiter und so weiter. Er ist der Einzige, den man anbeten darf. O Tawhidu al-Asma'i wa-Sifat, er ist der einzigartige Tabaraka wa Ta'ala in seinen Namen. Die Namen, die er hat, hat niemand. Keiner kann Ar-Rahman heißen. Keiner kann Allah heißen. Es gibt niemanden, der Al-Majid ist. Nur er ist Al-Majid, Tabarak wa Ta'ala. Nur er ist Al-Jabbar. Nur er ist Al-Hakim. Und nur er ist Al-Qadir, Tabarak wa Ta'ala. Alles und seine Eigenschaften, nur er hat diese Eigenschaften, Tabarak wa Ta'ala, mit denen er sich selbst im Koran und in der Sunna des Propheten al-Islam beschreibt. Alles. Und Islam ist, dass man sich seinen Befehlen unterwirft. Und das Lossagen von dem Schirk und von den Muschrikin. Das ist Islam. Wer nicht Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig macht, in seinen Eigenschaften, der Baraka wa ta'ala, wer diesen Tawhid nicht hat. Und wer sich Allah nicht unterwirft, indem er gehorsam die Befehle ausführt und er sich nicht vom Schirk und von den Muschrikin lossagt, er ist kein Muslim. Wenn dir eine dieser Sachen fehlt, bist du kein Muslim. Wenn du sagst, Muschrikin sind meine Brüder, bist du kein Muslim. Wenn du sagst, ich kämpfe in der Armee der Muschrikin, dann bist du kein Muslim. Wenn du sagst, die Muschrikin sind keine Ungläubigen, dann bist du kein Muslim. Und so weiter und so weiter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen den Verstand gegeben, hat ihn, also subhanallah, nach dem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, Iman billah, das größte Geschenk, was Allah dir gegeben hat. Und damit unterscheidest du dich von den anderen Geschöpfen, oder besser gesagt, von den Haywanat, das ist der Verstand. Und du schaltest ihn nicht ein. Wa yazim billah, hasbun Allah, wa ni'mal wakil. All das habt ihr gelernt, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nächste Fetwa von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahu wa ta'ala, er sagt, مجرد الاتيان بلفظ الشهادة مع مخالفته ما دلت عليه من الأصول المقررة ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المرء في الإسلام. Das pure, oder besser gesagt, das Aussagen von Shahada, dass du sie nur aussprichst, aber du tust Taten, die das Gegensatz von Shahada sind, und du begehst den großen Schirk in Ibadah. All das, was macht dich? Du bist im Islam niemals reingekommen. Stell dir vor, jemand kommt und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Aber er kämpft gegen Muslime zusammen mit den Kuffaren. Gülsen, Eşhedü en la ilahe illallah. Nein, es ist ungültig. Er hat nichts gesagt, er ist nicht Muslim geworden. Ha? Oder jemand kommt und sagt, Eşhedü en la ilahe illallah. Aber er ruft jemanden an und sagt, ja Ali, oder ja Zahra, Fatima, ja Zahra. Und ist er ein Muslim? Er ist kein Muslim, er ist ein Kafir, Muschrik. Oder jemand kommt und sagt, Eşhedü en la ilahe illallah. Wa Eşhedü enne Muhammed Rasulullah. Aber er regiert nicht mit Scharia. Er sagt, das Gesetz Allahs ist... Also, es passt nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert. In unserer Zeit geht das nicht. Wir müssen uns anpassen, weil die Menschen und so weiter und so weiter. Was ist er? Ein Muschrik, ein Kafir. Er will sich mit Allah gleichstellen. Allah hat ein Gesetz gemacht und hat es dem Propheten offenbart. Und dann kommt dieser Kafir, dieser Muschrik und gibt das Gesetz weg und macht sein eigenes Gesetz. So einer ist Kafir bin Ijma. Und ihr werdet es wallahi niemals jemanden finden, der kommt und sagt, nein, nein, nein. Einer, der nicht mit Scharia regiert, er ist ein Muslim, er sagt, la ilaha illallah. Ihr werdet es nie so einen finden. Weil, oder wenn ihr so einen findet, dann müsst ihr wissen, dass er Jahil ist und dass er gegen die Sahaba spricht und gegen die Tabi'in und gegen alle Ä'imma des Islams. Und das ist eine Bidda, die sie eingeführt haben in unserer Zeit. Aber sehr oft werdet ihr sehen, dass die gleichen Menschen sagen, wir kämpfen gegen Bidda, wir kämpfen gegen Tesbih, wir kämpfen gegen, wenn jemand so macht beim Wudu, wir kämpfen gegen den gemeinsamen Zikr. Der gemeinsame Zikr ist kein Kufr, aber dein Präsident ist ein Kafir und du auch, weil du ihn beschützt und verteidigst und unter seiner Flagge kämpfst. Hä? Zikr, gemeinsame Zikr ist Bidda. Dieser Tesbih nicht, ist nicht immer Bidda. Manchmal ist es Bidda und manchmal ist es nicht Bidda, sondern nur eine Hilfsmittel, barakallahu fikum. Aber ein Präsident, der die Scharia abgeschaffen hat und gegen die Scharia kämpft und die Ulema wegen der Scharia einsperrt und die Muhedin tötet im Namen des Kreuzes. Ja? Und du kommst und verteidigst und sagst, nein, er ist nur da und das sind Khawarij, dann bist du sehr gleicher Muschrik wie dein Präsident. La'anakallah, ihn und dich auch. Das muss gesagt werden, wallahi, weil diese Murjia, sie kotzen mich richtig an. Hasbunallahu ni'mal wakeel. Verräter des Islams, immer sind sie gewesen. Was sagen die islamischen Gelehrten? Was sagen die A'imma? Was sagt Sufyan al-Thawri und die anderen? Was sagen sie über Murjia? Al-Murjiatu, Majusul Umma. Das sind Majus, Feueranbeter unserer Umma. Feueranbeter unserer Umma. Hasbunallahu ni'mal wakeel. Haben die Jubba der Salafia angezogen. Aber darunter haben sie den Nifaq versteckt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Voriges Mal haben wir über Asl gesprochen. Asl, ihr wisst, was Asl ist, nicht Asl. Asl bedeutet Honig. Ja? Asl bedeutet Fundament. Fundament. Echt? Asluddin, Fundament der Religion. Was ist Asluddin? Ja? Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sagt: Asluddin wa qa'idatuhu amran. Das Fundament der Religion und seine Regeln. Eine Qaida, die du lernst und weißt, was das ist. Sind welche? Wie viel? Zwei Sachen. Al-Awwal, sagt er, rahimahullah ta'ala, Al-Amr bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah, wal-muwalatu fihi, wal-takfiru man taraka. Das erste, die erste Sache in diesem Fundament. Was bedeutet Fundament? Du baust ein Haus. Du hast unten das Fundament. Das ist Ashhadu an la ilaha illallah. Und dann stehen die Säulen. Die eine Säule ist das Gebet. Die Säulen des Islams. Die zweite Säule ist Zakat, Fasten, Hajj, alle Säulen. Auf diesen Säulen baust du weiter. Ja? Bis du an die Spitze angekommen bist und die Spitze heißt El Jihad fi sabilillah. Ja? Aber ohne Fundament, ohne diesen Fundament, du kannst so viele Gebete aufbauen. Du kannst doppelte Säulen machen. Ja? Du kannst auch Jihad vielleicht machen. All das ist bei Allah Schirk und zählt nichts und du bekommst keine Belohnung und du kommst am Ende in Jahannam, wenn du unten diesen Fundament nicht hast. Weil ein Haus ohne Fundament, bau mal ein Haus ohne Fundament. Was wird damit passieren? Ja? Entweder es wird stürzen oder es wird in die Erde reinrutschen oder Wind wird ihn in ein anderes Land wegtragen. Ja? Ohne Fundament. Ein Haus. Die sollen reinkommen, sich reinquetschen, ist kein Problem. Keiner wird es schwören, wir sind ja nicht bei Jumma. Kommt rein, Barakalofi, quetscht euch rein. Kommt hier nach vorne, es gibt noch mindestens vier Plätze. Achso, Kamera ist da, Entschuldigung. Oder mach auch. Wo sind wir stehen geblieben? Asluddin wa qa'idatuhu amran. Fundament der Religion und ihre Regel sind zwei Sachen. Al-Awwal, Al-Amru bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Der Befehl oder die erste Sache ist, das Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah, der keinen Partner hat. Wa muwalatu fihi, und das Aufbauen der Liebe und der Beziehungen, der Freundschaftsbeziehungen und der Brüderlichkeit auf diesem, auf dieser Sache. Jetzt nicht zugehört, noch einmal. Al-Amru al-Awwal, die erste Sache. Al-Amru bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Die erste Sache ist, das Anbeten Allahs, einzig und alleine, die Ibadah Allahs, einzig und alleine, der keinen Scherik hat, keinen Partner. Wal-Muwalatu fihi, und das Aufbauen der Beziehungen, der Freundesbeziehungen und Liebesbeziehungen, Liebesbeziehungen in diesem Sinne, auf dieser Sache. Das bedeutet, dein Freund, dein Bruder, der, den du liebst, ist derjenige, der die erste Sache hat, und das ist der, der nur Allah einzig und alleine anbetet. Die Muala ist, die Loyalität ist aufgebaut nur auf dieser Sache. Unsere Freundschaft und unsere Brüderlichkeit ist nicht aufgebaut, weil wir Türken sind, oder weil wir Tschetschenen sind, oder weil wir Kurden sind, oder weil wir Afghanen sind. Das hassen wir und wir bekämpfen das. Unsere Brüderlichkeit ist aufgebaut auf Ibadatullah wahdahu la sharika lah. Merkt euch das. Wa muwalatu fi, und das Aufbauen der Beziehungen, der Loyalität auf diesem Niveau. Wa takfiru man taraka, und das, der Takfir von jedem, der diese erste Sache verlassen hat. Wer es gelassen hat, wer Ibadatullah verlassen hat und das Aufbauen der Beziehungen im Namen von La ilaha illallah, wir sagen zu ihm, er ist kafir. Er ist kafir. Takfiru man taraka La ilaha illallah. Takfir man taraka ibadat Allah wahdahu. Takfir über jeden, der La ilaha illallah oder das Anbeten Allahs verlassen hat und es nicht akzeptiert. Das ist deine Pflicht. Deine Pflicht. Deine Pflicht. Deine Pflicht. Du musst sagen, ein Buddhist ist ein Kafir. Du musst sagen, ein Jude ist ein Kafir. Du musst sagen, ein Hinduist ist ein Kafir. Du musst sagen, jeder, der einen Grab anbetet, ist ein Kafir. Du musst sagen, dass jeder, der sich einen anderen Gott genommen hat, neben Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Kafir ist. Du musst das sagen. Wenn du es nicht machst, dann bist du selber ein Kafir. Du hast kein La ilaha illallah. Takbir! Allah! Das ist so klar und einfach. Dann werden die Leute kommen und sagen, oh, das sind Takfir, das sind Khawarij. Nein, Wallah. Wir haben nie gesagt, mach Takfir über einen Muslim. Oder mach Takfir über einen, wenn er nicht in die Moschee kommt. Oder mach Takfir über jemanden, der sich rasiert. Oder mach Takfir über jemanden, der, keine Ahnung, Nein, wir reden nur über Sachen, bei denen es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Wir haben nie gesagt, jemand, der sich rasiert oder der raucht oder der Alkohol trinkt, wäre Kafir. Niemals, wa yasin billah. Wenn wir das sagen würden, dann wären wir Khawarij. Aber wir sagen, jeder, der Schirk, den großen Schirk begeht, ist ein Kafir. Das sagen wir und das müssen wir sagen. Und wenn du kommst und sagst, ich habe meine Tante, meine Tante ist Kommunistin, aber sie hat ein gutes Herz und sie sagt, ich glaube an Allah, ich kann nicht sagen, dass sie Kafir ist, betet sie? Nein. Weißt du, was La ilaha illallah bedeutet? Sie hat keine Ahnung von La ilaha illallah. Und sie ist keine Kafir bei dir? Nein, ich kann nicht sagen, sie glaubt an Allah. Bist du selber einer? Du bist gleich wie sie. Du hast nichts von Islam und du hast den Islam nicht verstanden. Wallahi al-Azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die zweite Sache. Al-Inzaru an-Shirk. Al-Inzaru an-Shirk min ibadatillah. Das ist falsch, min fi ibadatillah. Wa tagliidu fi dharik, wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'ala. Das Al-Inzar, wie sagt man Al-Inzar? Warnen, das Warnen, die Menschen warnen auf den großen Schirk in Ibadah. Dass sie nicht den großen Schirk in Ibadah gehen, dass du ständig achtsam bist bei dieser Sache, dass du aufpasst, dass du diesen großen Schirk nicht begehst, weil viele Leute begehen den großen Schirk, sie wissen es selber nicht, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dass du achtsam bei dieser Sache bist, dass du es nicht begehst. Aywa, wa taghlidu fi dhalik, und dass man bei dieser Sache streng ist. Dass man bei dieser Sache streng ist. Der Professor mir war streng wann? Wenn es sich um die Grenzen Allahs gehandelt hat, wenn die Leute die Grenzen Gottes zertreten haben, dann war er streng, alaihissalatu wassalam. Aber wenn es sich um ihn gehandelt hat, der Professor hat jeden verziehen. Der Professor war, subhanallah, der war der beste, der zärtlichste Mensch, den es jemals gab, alaihissalatu wassalam. Aber wenn es sich um Tauhid ging und Schirk, Der Professor, wer kommt nicht in Mekka rein, als er sie erobert hat und die Muschikin besiegt hat? Der Professor, was denkt sie, er kommt und setzt sich neben Kaaba und die Leute sammeln sich und erzählt den Leuten, wie man Voodoo macht, wie man Abdes macht, wie man so mit Finger bewegt, wie man sich den Schnauzer kürzt. Nein, der Professor nimmt seinen Stab und marschiert in die Kaaba rein und zerstört alle Götzen, die es drin gibt und reißt alle Bilder aus den Wänden von Kaaba, die geklebt worden sind und befiehlt, dass man alle diese Götzen dort zerstört und dass man bestimmte Leute fängt und sie köpft. Auch wenn sie sich im Kaaba verstecken. Allah ist die Feinde Allahs, der Barakat Ta'ala. Versteht ihr mich? Ja? Aber der Schuyuch in unserer Zeit, er kommt und erzählt tagelang über Voodoo und wie man das macht und dies und Alhamdulillah, das muss wir wissen. Das sind die wichtigsten Sachen. Aber sobald einer beginnt über Shahada zu sprechen, über La ilaha illallah zu sprechen, über die arabischen Herrscher, die gegen Scharia kämpfen, die Mushrikin, dann wie stempelt er dich ab? Als einen Baal, einer, der irre gegangen ist. Warum macht er das? Um Erdogan zu verteidigen. Erdogan und Atatürk sind das gleiche, nur zwei verschiedene Kleidungen, meine lieben Brüder. Wallahi latif. Aber die Leute verstehen das nicht. Er will das nicht verstehen. Er will das nicht verstehen. Er will seinen Islam, das ihn sein Hodja in seinem Dorf beigebracht hat. Er will nicht den Islam des Propheten Sallam. Das will er nicht. Er will sich nicht dem Islam anpassen, sondern er will, dass sich der Islam ihm anpasst. Wenn du dann irgendwas sagst, dann, ich habe gehört, es gibt einen Sheikh, angeblicher Daya, großer Alim, er sagt über Ramzan Kadyrov, er ist kein Kafir, man darf nicht sagen, er wäre Kafir. Ehudu billahi min ash-shaytanir rajim. Wo ist Ilm, wo ist die Emana von Koran und von Sunna? Wo? Es gibt keine mehr. Der Jalun stehen an den Türen der Jahannams und rufen die Leute zu sich. Zu wem ruft man? Man ruft zu Allah und zu seinen Propheten, nicht zu sich, nicht zu seiner Partei, nicht zu seiner Sekte. Jeder sagt, wir kämpfen gegen den Ta'assub in Mezheb, aber jeder ruft in seinen Mezheb. Wir sind gegen Mezheb Hanafi. Okay, aber du rufst die Leute in deinen Mezheb. Wenn ich schon jemanden befolgen muss, dann lieber Abu Hanifa als dir. Du hast vor 20 Jahren gelebt und hast Fitna gebaut. Oder du lebst in unserer Zeit und machst Fitna unter Muslimen. Abu Hanifa und Imam Malik haben keine Fitna gebaut. Die ganze Umma hat sie akzeptiert und angenommen. Und wenn ich schon jemanden blind befolge, dann bin ich lieber ein Hanafi, der blind befolgt, als ein Salafi, der die Sunna verfälscht hat des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Wal mu'adatu fihi. Die erste Sache haben wir gesagt. Die zweite, das Lossagen von Schirk, das Fernhalten von Schirk und das Warnen der Leute auf den großen Schirk in Ibadah. Und dann gibt es die meisten sind Muschikin in unserer Zeit. Kann jemand anders, bitte, wenn jemand sagen möchte, nein, das stimmt nicht, du hast gelogen, er soll sagen. Wir sind nicht hier in Tschetschenien, dass wie dieser Imam, dieser Iblis, lanehullah, möge allein verfluchen und töten. Er kommt und redet über einen Daya, Said Boretsky, ein Daya in Kaukasus. Ein Hodja von Kadyrov und sagt, er sagt, wir Tschetschenen werden Ungläubige und so weiter und so weiter. Sagt's, wenn jemand behauptet, ich wäre falsch, es soll kommen und aufstehen. Ein Bruder steht auf, auf einmal kommen die Gorillas von Kadyrov, schnappen sie den Bruder, bringen ihn aus der Moschee raus, brechen ihn an den Knochen und töten ihn. Hier haben wir das nicht. Alhamdulillah. Wenn jemand kommt und sagt, Bruder, das, was du da redest, ich höre das zum ersten Mal, oder das ist falsch, oder erklär mir das bitte. Diese Moschee, nicht diese, sondern jede Moschee auf der Welt, sollte so sein. Ein Haus Allahs, wo die Leute kommen können, um ihre Religion zu hören. Um kritisch zu sagen, das, was ist das? Erklär mir das. Nicht kritisch gegenüber Allah und seinen Propheten, aber kritisch gegenüber dem, der spricht. Versteht ihr mich? Das ist erlaubt. Es ist erlaubt, kritisch zu sein gegen wen? Gegen den, der über die Religion spricht, dass du kommst und sagst, ich verstehe das nicht, Bruder, Barakallah, erklär mir das. Das ist erlaubt. Aber nicht kritisch, dass du sagst, wieso hat Allah befohlen, dass man Hand abhackt? Das ist Kufr. Oder dass du sagst, wieso der Professor mir befehlt, dass man Bart tragen muss, oder wieso darf man vier Frauen tragen? Diese Kritik im Islam ist Kufr. Diese ist nicht erlaubt, diese Kritik. Aber Kritik an dem, der die Religion erklärt, dass du sagst, schau, Habibi, ich habe das nicht verstanden, was hast du noch einmal gesagt über Kadyrov? Das ist erlaubt. Ja? والمعادات فيه und das Aufbauen der Feindseligkeit, oder die Feindseligkeit ist auch gebaut auf dieser Sache, auf Schirk. Wenn du jemanden nicht sein Freund mehr bist, oder wenn du jemanden als deinen Feind genommen hast, oder wenn du jemanden hast, dann nur, weil er muschlig ist. Nicht, weil er weiß oder schwarz oder gelb oder weil er stinkt oder weil er nicht stinkt oder weil er diesen Parfüm benutzt oder... Du hast ihn deswegen nicht. Er soll stinken, so viel er will. Und er soll möge in Allah subhanahu wa ta'ala Bereke geben. Wenn er Mu'ahid ist, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber wenn er muschlig ist, dann soll er mit den teuersten Kleidung kommen und mit den besten Parfüms und mit den Taschen voller Geld. Ha? Er soll der edelste Mensch auf dieser Welt sein. Er ist ein Muschlik und er kann nicht dein Freund sein und auch nicht dein Bruder und du hast ihn. Und Takfir man fa'ale. Und Takfir von jedem, der es begeht. Ja? Jeder, der Schirk begeht, du musst Takfir über ihn machen. Beim ersten Sache haben wir gesagt, jeder, der La ilaha illallah verlässt, du musst Takfir über ihn machen. Du musst. Und jeder, der Schirk begeht, du musst über ihn Takfir machen. Es passt jetzt nicht ganz dazu, aber weil sie Erdogan gesagt haben. Ich bin Türke, also Alhamdulillah Muslim. Die Sache ist, wie schaut es mit Erbakan aus? Was ist Ihre Meinung dazu? Kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Ich kenne nicht. Ich kenne Erbakan nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Aber Erdogan weiß ich, er ist der offizielle Präsident von Türkei und er regiert nicht mit Scharia. Okay. Er regiert nicht mit Scharia und er setzt in Kraft oder führt durch das, was das türkische Parlament auswählt. Bitte? Also der Bruder meint, wir können nicht sagen, Erdogan wäre gleich wie Atatürk, das stimmt schon. Atatürk ist ein Jude, über ihn gibt es kein Gerede. Aber ich habe gesagt, die sind gleich, wenn es sich um Tagutier, dass sie alle beide Tawagit sind und dass sie alle beide nicht mit Scharia regieren. Da sind sie gleich. Aber Atatürk ist viel schlimmer als Erdogan. Erdogan hat das Kopftuch irgendwie reingeschmuggelt oder Gebete irgendwie oder Sachen. Aber unsere Aufgabe ist nicht, dass wir eine Moschee organisieren oder dass wir eine, wie sagt man das, Koran-Druckerei organisieren oder dass wir eine Schule organisieren für Koran auswendig lernen. Unsere Aufgabe, die Aufgabe ganz besonders von einem Präsidenten, von einem Herrscher ist die Aufgabe, dass er die Religion Gottes, der Baraka Ta'ala, auf die Welt, auf der Erde verankert, dass sie die Macht hat. Aber die Islam, der Islam hat in der Türkei keine Macht. Der Islam, wer hat die Macht? Es ist das Militär hat die Macht. Hamas, der die Macht hat, ihm gehört der Land, das Land. Deswegen hat Erdogan fast also nicht so... Der gegen Scharia kämpft. Versteht Sie mich, Barakallahu Fikum? Egal, ob er sie liebt oder nicht. Der nicht regiert, die Scharia. Allah, sein Hukum ist klar. Hasbun Allahu, wir nehmen weg hier. Wollen wir weitermachen? Wir haben nicht so viel Zeit. Ich glaube, es ist fast zu Ende. Allah ist da. Du kannst über Stunden machen, inshallah. Die Brüder sind müde, die haben den ganzen Tag Vorträge gehört. Und ich bin auch ein bisschen irgendwie müde, ich weiß nicht warum. Mir ist irgendwie heiß, dass du noch so nehmen wir Kind. Fenster ist offen. Elmohin, meine lieben Brüder, allgemein, wir haben Alhamdulillah viel gesagt. Das, was wichtigste ist, dass die Brüder über diese Sache forschen. Dass die Brüder selber forschen, damit sie lernen. Damit sie ihren Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass sie, wie sagt man das, kristallisieren. Dass sie richtig machen, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nicht. Es gibt keine Formalitäten im Islam. Formal, dass du betest, formal. Du kommst und stellst dich im Gebet und betest irgendwie. Du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah, Lob. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrscher der Welten. Aber du bist mit deinem Gehirn bei deiner Frau. Deine Frau ist der Herrscher der Welten. Maliki Yawmiddin, der Herrscher des jüngsten Gerichts. Du denkst an einen Chef dabei. Iyake nabudu ve iyake nesta'in. Nur dich beten wir an und nur bei dir suchen wir Hilfe. Und du denkst dabei an irgendwen anderen. An deine Arbeit oder an deinen, keine Ahnung. Du bist nicht im Gebet. Allah will so ein Gebet nicht. Versteht ihr mich? Allah will Präzisheit. Allah will das, was wir am Anfang vom Vortrag gesagt haben. Alladina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Die nachdenken. Dieser Tafakkur, dass man den Gehirn einschaltet, subhanallah. Dass man die Sachen versucht, präzise wie möglich zu machen. Dass man mit seinem ganzen Herzen dabei ist. Das bedeutet Ikhlas. Ja? Wenn man Zikr macht. Stell dir vor, wir kommen, ja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dein Herz ist aber tot. Du machst das nur einfach so formal, Formalitäten. Das will Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und das Wichtigste, was wir jetzt, das, worüber wir gesprochen haben, ist das Wichtigste. Dass du dich von Schirk lossagst. Nur so kannst du Muwahid sein. Nur so kannst du Tawhid aufbauen. Und Islam ist Tawhid. Islam ist Tawhid. Tawhid ist Islam. Ohne Tawhid gibt es kein Islam. Wenn du dich von Schirk nicht säuberst, hast du keinen Tawhid. Verstehst du mich? Und die Leute, jeder beginnt, redet über die, über, was heißt da, unwichtige, es gibt keine unwichtigen Sachen im Islam. Ja? Aber das sind alles Sachen, die danach kommen. Nach La ilaha illallah, das ist das Wichtigste, das wir verstehen. Bruder redet mit dem anderen Bruder nicht, warum? Wegen welchen Sachen? Aber wir haben gesagt, Feind sein, oder dass du jemanden als deinen Feind nimmst, darfst du nur wegen La ilaha illallah. Nur wenn er Schirk begeht, ist er dein Feind. Wenn er Kufr begeht, ist er dein Feind. Wenn er aber La ilaha illallah hat, dann ist er dein Freund und dein Bruder. Du magst ihn zwar nicht, weil er vielleicht dir irgendwas gemacht hat oder sowas, oder, aber du bist dein Bruder. Und du liebst ihn. Und Allah hat euch zu Brüdern gemacht. Und Allah hat gesagt, innamal mu'minuna ikhwa, die Gläubigen sind Brüder. Und du kannst ihn nicht von ihm lossagen. Er ist dein Bruder. Allah hat euch zu Brüdern gemacht. Und keiner kann diese Bindung jemals brechen. Bis Yom al-Qiyamah. Und Yom al-Qiyamah kommt ja. Und nachdem ihr abgeschlossen habt, positiv, bevor ihr in Paradies kommt, tut sich gegenseitig Halal geben und dann kommt ihr beide in Paradies, in Jannah, zum Propheten alaihi salatu wassalam. Versteht ihr mich? Ha? Das gleiche mit dem Kafir. Er hat Schirk begangen. Allah, wir können nicht Brüder sein. Wir können nicht Freunde sein. Ich kann dich niemals lieben. Ha? Geht nicht. Allah liebt dich nicht. Wie soll ich jemanden lieben, den Allah nicht liebt? Wie soll ich jemanden, wie sagt man das, respektieren, den Allah nicht respektiert? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Ja? Allah hat sie erledigt. Die können bei dir nicht große Leute sein. Die sind, aber bei Allah sind sie niedrig, bei dir sind sie auch niedrig. Wegen dem Freund, ganz kurz, zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Menschen, die ich kenne. Einer ist nicht gläubig und der andere ist Muslim. Und ich sehe mit meinen eigenen Augen, dass der Muslim zum Beispiel etwas stiehlt. Und dann kommt die Polizei und fragt mich, wer hat gestohlen? Dieser oder der Typ? Und ich sage bewusst, der Kafir hier. Darf euch nicht dazu führen, dass ihr ungerecht seid. Du magst nicht wegen Religion. Nicht wegen seiner Farbe oder wegen irgendwas anderes. Vielleicht ist er ein sympathischer Mensch, ein netter Mensch und du wünschst ihm das Beste. Und du sagst ihm, Wallahi, ich wünsche dir das Beste. Der allmächtige Gott ist mein Zeuge. Ich wünsche dir das Allerbeste, dass Allah dich recht leitet und dir die Sünden verzeiht und du kommst ins Paradies. Gibt es was Besseres? Wallahi, dieser Wunsch, das, was du ihm wünschst, ist besser, als dass du sagst, ich wünsche dir, dass du 1 Million Euro bekommst. In Lotto. 1 Million Euro bekommt sie und verliert sie und kommt in Jahannam wie alle Kuffar. Na? Inna ladina yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ja, ich meine, zum Beispiel, darf ich einen Ungläubigen als Freund haben? Also, das heißt, also, wenn er nicht an Gott glaubt, sagen wir so. Nein, er kann nicht dein Freund sein, niemals. Du kannst nicht. Du darfst nur mit ihm eine Beziehung haben wegen Dauer, genau, dass du in der Religion erklärst. Ich muss ja eine Beziehung aufbauen. Also natürlich. Äußerlich nicht. Wir schauen ja nicht in die Herzen. Und das, was in meinem Herzen ist, soll dir wurscht sein. Ob ich dich mag oder nicht, das ist dir wurscht. Hauptsache, ich bin fair mit dir. Hauptsache, ich behandle dich gerecht. Und das machen wir mit dem Propheten. Sei gut. هذا الامر يعني حسن يكون لكل الطوابير اللي موجوده على الساحه كلها سواء كانت سعوديه ولا امارات ولا خليج ولا فهذا الامر ليس خاص باردوغان ايوه عليك الحمد لله يكون فيه ايوه الحمد لله الاخوه يفهمون هذا الامر الحمد لله ممكن يكون فيه جنود ممكن يكون ناس جنود ما يفهموا هذا ايوه الامر خاص بكل من لم يحكم بمنظر ما فهو التوقف يعني ايوه بارك الله فيك also der Bruder hat auf eine wichtige Sache aufmerksam gemacht, hingedeutet, aber Alhamdulillah, ihr versteht das, inshallah ta'ala. Aber der Bruder, Jazakallahu khairan, wollte uns diese, das ist eine wichtige Sache. Wenn ich vor anderen Leuten das gesagt hätte, die würden es nicht verstehen. Aber ihr versteht es. Das, was wir über Erdogan sagen, das sagen wir über alle arabischen Herrscher, über Fahd oder über Mubarak oder über Geir Mubarak oder was weiß ich, wegen irgendeinem anderen Herrscher. Das gleiche sagen wir über die Ade. Dass sich nicht die türkischen Brüder irgendwie diskriminiert fühlen und sagen, ah, was soll das? Deswegen fördere ich immer die guten Mu'minin von unseren türkischen Brüdern, dass sie das selber sagen. Damit die anderen türkischen Leute das hören und sagen, Subhanallah, weil von meinen Türken, auch wenn er ein Wahhabi ist, ist mir irgendwie leichter das zu hören, als von diesen Afghanen oder Araber oder Bosnien oder Albaner. Was will der mir über Islam erzählen? Wir sind Osmanen, wir haben 500 Jahre Serbien in unserer Hand gehabt. Okay? Aber Alhamdulillah, die Brüder haben das verstanden. Der gleiche Hukm gilt für alle Herrscher, die nicht mit Scharia regieren und die Scharia bekämpfen. Also. Und wenn der nicht sagt, dass der Kaffir ist, ist das selber ein Kaffir oder nicht? Was meinst du, Habibi? So, ich sage zum Beispiel, wenn jemand nicht sagt, dass ihm die ganzen Herrscher ein Kaffir ist, und wenn er das nicht sagt, ist er nachher selber ein Kaffir oder nicht? Wenn du sagst, der nicht mit Scharia regiert, der nicht mit Scharia regiert, so einer ist für mich kein Kaffir, dann bist du hundertprozentig ein Kaffir. Und über die arabischen Herrscher keiner diskutiert. Die einzige Diskussion bei den Leuten, die sich mit Wissen beschäftigen, die einzige ist der saudische König, Fahd. Über ihn, Abdullah. Oder Al-Muhim, Abdullah ist der Neue. Über ihn reden die Leute und sagen, na schau, öffentlich, äußerlich, regieren die mit Scharia. Und die haben keine Tat des Kufrs begangen. Dann diskutieren wir über diese Sache. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Aber wenn der Präsident von Ägypten sagt, wir regieren nicht mit Scharia. Oder die Türkei. Scharia ist in Türkei verboten. Scharia ist verboten in Türkei. Ja? In ihrem Dustur, in dem Fundament der Gesetzgebung. Ja? In der Verfassung. Das rote Buch. Ja? Scharia ist verboten. Scharia ist verboten. Und Scharia darf niemals gewählt werden. Und nichts Islamisches darf jemals im Parlament erwähnt werden. Dass du kommst und sagst, ja, nach dem türkischen Gesetz müssen die muslimischen Frauen bedeckt sein. Wenn du das nur erwähnst, bist du weg. Dann darf ich da mal Anfrage machen. Anfrage? Abstimmen darüber. Ist verboten. Verfassung ist verboten. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, ja, der türkische Präsident ist Islamist. Was sind das für Islamisten? Ja, er ist Regierungschef. Chef noch dazu. Er sagt, was lang geht. Urbetrug, Wallahi, das sind die Vollbetrüger, Subhanallah. Muslime werden tagtäglich getötet. Ja? Muslime in Palästina werden tagtäglich getötet. Türkei rührt sich nicht. Es werden einige Türken getötet bei dieser humanitären Organisation. Türkei erklärt ihnen den Krieg und verlangt von ihnen Blutgeld, das sie für ihre getöteten Türken bezahlen. Was ist das für eine Heuchlerei? Ist der Islam nur für Erdogan und seine Leute oder ist das für die ganzen Muslime? Damals, als Palästina war und so weiter, hat sich Erdogan nicht einmal gerührt. Aber jetzt ein paar Türken getötet. Warum? Die Menschen sind nicht dumm. Das ist offensichtlich. Er will bei seinem Volk punkten. Weil in dem türkischen Volk steckt noch diese Funken des Islams. Es brennt. Dieses Feuer. Wie sagt man das? Es glüht noch ein bisschen. Es braucht nur noch ein bisschen Öl, das ist so richtig Wumm macht, inshallah ta'ala. Und das ist weg, dann ist Erdogan weg und die ganzen Muschrikin sind weg, inshallah ta'ala. Und dann geht's los wie damals. Bismillah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. مفكرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تلوم نصرى رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الهدى